Weil ich heute noch weiter muss, kleines Mädel, gute Nacht. Träum von mir, schicke mir einen lieben Brief von dir und ein Bild dazu, das lacht. Bleib mir treu, denk an mich, denn ich liebe dich. Sonnenschein wird bald sein und dann bin ich wieder rein. Drum zum Schluss einen Kuss, weil ich heute noch weiter muss, deines Mädels Liebe wohl.